Erster König Belsazar macht ein großes Fest. Er lädt 1000 wichtige Leute ein. Sie trinken zusammen viel Wein. Zweiter Belsazar will die Becher aus Gold und Silber haben. Sein Vater Nebukadnezar hat sie aus dem Tempel in Jerusalem geholt. Der König und seine Gäste trinken daraus. Dritter, die Diener bringen die goldenen Becher. Sie kommen aus dem Haus Gottes in Jerusalem. Alle trinken aus diesen Bechern. Vierter, sie trinken Wein. Sie loben Götter aus Gold, Silber und Holz. Diese Götter können nichts tun. Fünfter, plötzlich kommt eine Hand. Die Finger schreiben an die Wand im Palast. Der König sieht die Hand beim Schreiben. Sechster, das Gesicht vom König wird ganz weiß. Er bekommt große Angst. Seine Beine zittern sehr stark. Siebter, der König ruft laut nach seinen klugen Männern. Er sagt, wer das lesen kann, bekommt schöne Kleider. Er bekommt eine goldene Kette. Er wird ein wichtiger Chef im Land. Achter, alle klugen Männer kommen zum König. Aber keiner kann die Schrift lesen. Keiner versteht die Nachricht an der Wand. Neunter, König Belsazar hat jetzt noch mehr Angst. Sein Gesicht ist bleich. Seine Gäste wissen nicht, was sie tun sollen. Zehnter, die Königin hört den Lärm. Sie geht in den großen Saal. Sie sagt, König, lebe ewig. Hab keine Angst. Elfter, es gibt einen Mann in deinem Land. Er hat den Geist Gottes in sich. Dein Vater Nebukadnezar kannte ihn gut. Er ist sehr klug und weise. Zwölfter, dieser Mann heißt Daniel. Er kann Träume erklären und schwere Rätsel lösen. Ruf Daniel zu dir. Er wird dir alles erklären. Dreizehnter, die Diener bringen Daniel zum König. Der König fragt, bist du Daniel aus Juda? Mein Vater hat dich hierher gebracht. Vierzehnter, ich habe von dir gehört. Du hast den Geist Gottes. Du bist sehr klug und hast viel Wissen. Fünfzehnter, meine klugen Männer waren hier. Sie konnten die Schrift nicht lesen. Sie wissen nicht, was sie bedeutet. Sechzehnter Mann sagt, du kannst Geheimnisse lösen. Wenn du das liest, bekommst du teure Kleider. Du bekommst eine goldene Kette. Du wirst ein wichtiger Chef. Siebzehnter Daniel antwortet dem König, behalte deine Geschenke. Gib sie einem anderen Mann. Aber ich lese die Schrift für dich. Achtzehntes, o König. Gott gab deinem Vater Nebukadnezar viel Macht. Er war ein großer und wichtiger König. Neunzehnter, alle Menschen hatten Angst vor ihm. Er konnte Menschen töten oder leben lassen. Er war sehr mächtig. Zwanzigster, aber er wurde stolz und böse. Da nahm Gott ihm die Macht weg. Er war kein König mehr. Einundzwanzigster, er musste weg von den Menschen. Er lebte bei den Tieren und aß Gras. Dann lernte er, Gott allein hat die Macht über alle Könige. 22. Aber du, Belsazar, bist nicht besser. Du wusstest das alles von deinem Vater. Trotzdem bist du stolz. 23. Du hast gegen Gott gekämpft. Du hast die Becher aus seinem Tempel genommen. Du hast tote Götter gelobt. Aber du hast Gott nicht geehrt. 24. Darum hat Gott diese Hand geschickt. Die Hand hat diese Worte geschrieben. 25. Das steht an der Wand, Mene, Mene, Tekel und Phasin. 26. Das bedeutet, Gott hat deine Tage gezählt. Dein Reich ist jetzt zu Ende. 27. Tekel bedeutet, Gott hat dich geprüft. Du bist nicht gut genug für ihn. 28. Peres bedeutet, dein Land wird geteilt. Die Meder und Perser bekommen dein Land. 29. Belsazar gibt Daniel die teuren Kleider. Er gibt ihm die goldene Kette. Daniel wird der dritte Chef im Land. 30. In dieser Nacht stirbt König Belsazar. Er wird getötet.